was dort Isaias vorhergesehen, das ist zu Bethlehem geschehen. Hier stellen sich die Weisen bei Jesu Krippen ein und wollen ihn als ihren König preisen. Gold, Weihrauch, Mirren sind die köstlichen Geschenke, womit sie dieses Jesuskind zu Bethlehem im Stall beehren. Mein Jesu, wenn ich jetzt an meine Pflicht gedenke, muss ich mich auch zu deiner Krippe kehren und gleichfalls dankbar sein. Denn dieser Tag ist mir ein Tag der Freuden, da du, o Liebe, entführst das Licht der Heiden und ihr Erlöser wirst. Was aber bring ich wohl, du Himmelskönig, ist dir mein Herze nicht zu wenig, so nimm es gnädig.